Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, 10. Kapitel, Vers 26. Jesus spricht: Doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen, denn die Zeit kommt, in der die Wahrheit ans Licht kommt und alle Geheimnisse bekannt werden. Gott segne dieses Wort. Gott ehren. Was meinen wir damit, wenn wir sagen, wir sollen Gott ehren? Dieses bedeutet, dass wir uns dass wir durch unseren freien Willen zu ihm kommen und ihn ehren und dadurch nicht in die Verlockung und die falschen Versprechungen der Welt hineingezogen werden. Wie wir hier lesen, sollen wir uns nicht fürchten vor denen, die uns bedrohen. Wir denken oftmals an Feinde, Leute mit Waffen oder Leute, die uns zwingen, irgendetwas zu tun oder vielleicht auch in der Arbeitswelt Leute, die uns Unrecht antun oder uns unterdrücken. Aber oftmals ist es so, dass wir solche Schwierigkeiten auch im engsten Familienkreis haben. Das kann auch so sein. Es kann auch sein, dass das nun Freunde sind oder Leute, die uns nahestehen oder die uns einfach dazu nötigen, irgendwas zu tun, was wir gar nicht tun wollen. Und da ist also oftmals eine Gruppendynamik am Werke und das ist nicht gut. Und daher sollen wir also Leute nicht fürchten, auch wenn Leute uns bedrohen und Freunde, die wir haben, die uns zu etwas drängen, was wir gar nicht tun wollen, dann müssen wir uns fragen, ob das überhaupt unsere Freunde sind. Durch diesen Bibelvers verstehen wir, dass Gott alle Herzen sieht, denn alle Geheimnisse kommen in der Wahrheit ans Licht am Ende, nicht nur am Ende, sondern jetzt schon, denn Gott sieht alle Herzen aller Menschen, unsere Herzen auch. Und so macht es nur Sinn, zu ihm zu kommen, sodass wir andere Menschen nicht fürchten brauchen, egal ob wir bedroht werden oder genötigt werden oder bedrängt werden, in verschiedensten Situationen. Und das ist das Versprechen, das uns unser Jesus direkt gibt. Und wir sind begeistert und dankbar, dass wir diese Wahrheit haben. Diese Wahrheit finden wir auch nur in der Bibel und in Gottes Wort. Und wir sind dankbar dafür. Lieber Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit, dass wir dich ehren, wenn wir Gott ehren, sind unsere Herzen dir zugewandt und nicht anderen Menschen zugewandt, vor allem Menschen, die uns Leid und Unrecht antun oder auch nötigen, irgendwas zu tun, was wir gar nicht tun wollen oder die uns auch nicht wohlgesonnen sind. Da ist das Böse irgendwo verborgen oder auch sichtbar. Und du hast uns das Versprechen gegeben, dass wir zu dir kommen können und Hilfe erfahren in solchen Situationen. Und wir müssen dem nicht klein beigeben, sondern können immer zu dir kommen und unsere Herzen frei dir ausschütten und zu dir kommen in Gebet und deine Hilfe suchen, die du uns immer gibst. Wir danken dir, Jesus, in deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.